Centum nonaginta duo. Gaudere. Gaudere. Gaudio. Gauisus sum. Sich freuen. Gaudium. Gaudi. Die innere Freude. Gaudio afficre. Erfreuen. Laetari. Fröhlich sein. Leitus, Leiter, Leitum. Fröhlich. Laetitia, Laetitiae. Die äußere Freude, die Fröhlichkeit. Hilare, heiter, froh, lustig. Hilaritatis, feminin. Der Frohsinn. Alacre. Alacris. Alacre. Lebhaft. Munter. Vergleiche Allegro. Alacritas, Alacritatis, feminin, die Munterkeit, der Eifer. Serenus. Heiter, hell, fröhlich. Serenitas. Serenitatis. Feminin. Die Heiterkeit. Serenitas. Serenitatis. Exultare, abgeleitet von salire. Jauchzen, frohlocken, aus der Haut springen. Placere, placio, placui. Plakitum. Gefallen. To please. Plakitus, Plakidus, Plakida, Plakidum. Gefällig, ruhig, friedlich. Placid. Displicere, displicere, displicere. Missfallen. To displease. juvat me. Es gefällt, es macht mir Freude. Libere, liebet, liebet. Belieben. Delektare, ergötzen, innerlich erfreuen. To delight. Delektari mit Ablativ. Freude haben an. Oblektare. Erfreuen. Voluptas, voluptatis, feminin, das Vergnügen, die Lust. Ridere, ridio, risi, risum. Lachen. Risus, risus, maskulin. Lachen. Gelächter. Risum movere. Zum Lachen erregen, zum Lachen bringen. Ridiculus, ridicula, ridiculum. Lächerlich. Ridiculous. Irridere, irridio, irrisi, irrisum. Auslachen.